Wir fangen an, einander zuzuhören. Wir kommen uns ein großes Stück entgegen. Treue auf immer, das will ich dir schwören. Licht leuchtet blass in deinem